SWR 2 Krimi. Dampali! Fahr zur Hölle! Chandabar. Dorfmeyers Dubel von Joy Markert. Regie Alexander Schumacher. Keine zwei Stunden nach dem Mord im Wald stand schon Kommissar Aufenanger bei uns Diakonissen und tat gerade so, als ob wir sonst was verschweigen wollten. Das blitzt noch einmal ab. Ihr müsst doch irgendetwas gesehen haben, irgendwas. Herr Aufenanger, ja. Es war doch schon fast dunkel. Also irgendetwas fällt euch doch immer auf, manche hat ja mal rot. Sind. Einer war ganz dünn und der ist als letzter weggelaufen. Aha. Da gibt's also wahrscheinlich nicht viel besondere Merkmal, wenn der so dünn war, oder? Doch, Chloe war auch noch. Chloe? Ja. Die müssen doch unter Schock stehen, die Diakonissen. Ach, was, das sind doch die nicht nötig. Die halten sich ans Gebet. Ach. Ja, und dann geht's wieder. Also, fest steht, dass der Erschossene ein junger Fußballspieler war. Er hat georgische Papiere und einen Spielerpass. Ausgestellt in Tbilisi. Das bedeutet Tiflis. Und ist die Hauptstadt von Georgien. Haltet Sie keinen Volkshochschulkurs. Holt auf. Ich habe mit einem Players Agent telefoniert. Hä? Ja, einem Mann aus Weingarten namens Salzmann. Das ist ein international agierender Spielerberater mit Lizenz der FIFA. Der sagte allerdings, er habe den jungen Mann nicht empfangen. Also habe ich mich an den SC Freiburg gewandt. Und warum? Na, Freiburg ist von Ravensburg aus gesehen der nächstgelegene Bundesliga-Verein und bekannt für seine georgischen Spieler. Der Trainer und seine Frau sind Georgien-Experten. Deshalb, georgische Spieler, und zwar Spieler der Nationalelf, spielen bei europäischen Vereinen, bei AC Mailand, Blackburn Rovers etc. pp. Und in Deutschland. Interessieren Sie sich überhaupt nicht für Fußball? Also, so kann man doch das nicht sagen, Holder. Ach, beim SC spielen Ota Kisanaishvili, Alexandre Iyashvili und Levan Skitishvili. Der letztere ist dann allerdings zum VfL Wolfsburg. Und ein anderer ist inzwischen zu Schalke 04. Der heißt Kubiashvili. Im Spiel der Champions League gegen Eindhoven hat er 3 Tore geschossen. Davon 2 Elfmeter. Unvergesslich. Auf Schalke sind die begeistert. Und jetzt kommt Chef. Der Tote heißt nicht irgendwas, Schwili. Er heißt Juri Dorfmeier. Ja, und warum denn nicht? Ja, Dorfmeier, Salzmann, das sind deutschstämmige Namen. Beide. Ich bin sicher, dass da eine Verbindung ist. Dem Agenten rücken wir auf die Bude, hä? Ach, na, schön wär's ja. Ja, was heißt denn das nun wieder? Schön heißt schön, hä? Ach was. Und das ist bloß schön wär, da ist das LKA dran schuld. Das Landeskriminalamt hat uns den Fall entzogen und an sich gerissen. Ach. Ja. Ja, wo wir doch gerade erst anfangen zu ermitteln. Oh, strenger Holdorf, oh, strenge. Falls Ihnen etwas einfallen tät, an mir soll's nicht liegen, Holdorf. Oh, strenge. Schwester Claudia? Nach dem Kommissar wollte mich auch noch sein Kollege Holdorf aushorchen. Nur kurz, bitte. Wir haben dem Kommissar doch schon alles gesagt, was wir gesehen haben. Vielmehr, was wir nicht gesehen haben. Liebste Schwester Claudia, es geht um etwas, wobei Sie mir helfen könnten. Oh, gern. Das wissen Sie doch, liebster Herr Holdorf. Ich habe dafür auch eine kleine Sensation für Sie. Heute Morgen sprach ich nämlich mit dem Stadtarchivar Färber. Und er sagte mir, Sie pflegen seine Tante. Ah, nur sie war im Krankenhaus. Das ist keine Sensation. Wieso sprechen Sie mit dem Färber über mich? Ja, er bittet Sie, zu ihm ins Stadtarchiv zu kommen, weil er Akten über Ihre Vorfahren gefunden hat. Oh, der weiß, dass mich das interessiert. Ahneforschung. Das habe ich ihm auch gesagt gehabt. Ja, eben drum. Ja, der muss sich ja mächtig ins Zeug gelegt haben. Nur zum Dank, weil die Tante so richtig aufblüht, seit die Diakonie sie geschickt hat, sagt er. Und wozu braucht sie mich, dass sie mir Honig ums Maul schmiert, Holtdörfle? Das müssten wir etwas ausführlicher besprechen, sobald sie Zeit haben. Der Stadtarchivar hatte sich wirklich angestrengt. Stand mit vergilbten Dokumenten in Händen vor mir. Das ist ja so aufregend. Und strahlte. Ihre frommen Vorfahren aus der Sippschaft Kerner sind um 1860 gegen Jerusalem gezogen. Hanno, Jerusalem? Von Ulm aus. Jetzt lass mich nur auch. Die Donau hinunter zum Schwarzen Meer und dann über Mariupol und Rostow und mühselig übers kaukasische Gebirge. Die wollten ins gelobte Land. Aber auf dem Weg dorthin sind sie in Georgien hängen geblieben. Wenn schon nicht Jerusalem, schrieb einer nach Hause, so fühlt man sich hier doch dem heiligen Berg Ararat nahe, an dem die Arche Noah nach der Sintflut gestrandet ist. Ja, ob das stimmt, weiß keiner. Jedenfalls haben sie sich in Katharinenfeld angesiedelt, das 1818 von ersten schwäbischen Kolonisten gegründet worden war. Damit nicht genug. Archivar Färber fand es sensationell, dass ich Diakonisse wurde. Wo doch in Georgien ein Schwabe jetzt nach so langer Zeit eine neue Diakonie gegründet hatte. Professor Hummel, gebürtiger Sindelfinger, ist in Georgien Bischof gewesen und hatte herausgefunden, dass andere aus der Sippschaft Hummel in Helenental bzw. Helenendorf eine Weinhandlung gegründet haben im 19. Jahrhundert. Er hatte also einen Seitenzweig in seiner schwäbischen Ahnengalerie gefunden. Heute heißt es Ranlar und gehört zu Aserbaidschan. Vielleicht gibt's ja auch Verwandte von Ihnen, Schwester Claudia. Oh, das wäre ja was. Das ist doch hochinteressant, Claudia. Von diesem Hummel habe ich früher mal was gelesen. Da war er schon emeritierter Professor. Aha. Der und seine Frau sollen ja nicht nur spenden, sondern ihr eigenes Vermögen da reingebuttert und in Tiflis eine evangelische Kirche gegründet haben. Sie hätte stundenlang über diesen Bischof Hummel reden mögen, der in Tiflis die letzten Deutschstämmigen in seiner Kirche und seiner Diakonie sammelte. Und in seiner Diakonie versammelt. Oh. Mit Altenheim und Sozialstation und alles mit den kärglichsten Mitteln. Toll. Wir sollten uns dringend damit beschäftigen. Niemand kann über Georgien mehr erzählen als dieser Salzmann. Er stammt selbst aus Tbilisi. Aber ich möchte ihn ungern in meiner Kripo-Eigenschaft aufsuchen. Besser wäre es, Sie machen das und ich begleite Sie als männlicher Schutz. Na, weil Sie doch Diakonisse sind. Also erstens kann ich Karate. Ach ja. Und außerdem kommt die Katharina mit. Umso besser. Naja, aber die ist ja erst recht Diakonisse. Ja, ohne sie komme ich hier nicht weiter. Und ich brauche unbedingt mal wieder einen Pluspunkt bei Aufenlange. Den Trick verrate ich Ihnen hinterher. Also gut. Gut, ich mach's. Ich wollte schon immer mal ein Pluspunkt sein. Obwohl wir unangemeldet kamen, schien Salzmann erfreut zu sein. Er hatte sich an der rechten Hand geschnitten und konnte sich schlecht allein verbinden. Es sei in der Eile passiert. Der Hummel? Der ist doch gestorben, der Bischof Hummel. Ich muss zum Flughafen, Schwester. Was haben Sie gesagt, wer Sie sind? Ich? Ehrenamtlicher. Bei der Diakonie. Wir halten Sie wirklich ungern auf. Aber es geht um Schwester Claudias Vorfahren. Mhm. Und wir wollen da mal hin. Und zwar nicht unvorbereitet und uninformiert. Was wir inzwischen wissen, ist, dass aufgrund eines 1762 verfassten Einladungsmanifestes von Zarin Katharina II. Viele Schwaben in russische Länder kamen, nach 1800 auch ins Schwarzmeergebiet und in den Südkaukasus, wo ihre Siedlungen helfen sollten, Türkeninvasionen abzuwehren. Also Schwester, entschuldige mal, gleich sind Sie womöglich hier bei Adam und Eva. Unter Entbehrungen, Winterkälte und Tatarenüberfällen wurden 8 Kolonisten letzten Dörfer errichtet. Katharinenfeld, Annenfeld, Elisabethtal. Es reicht. Danke, der Verband sitzt jetzt. Ich darf sie jetzt bitte zu gehen. Berühmt wurden die Schwaben durch ihren Wein und ihre Fußballspieler. Die Schwaber? Ja, 1935 und 1937 erreichte Katharinenfeld sogar die Endspiele der Kreismannschaften in der UdSSR. Ah, Schwester. Aha, das ist mir neu. Da hat es aber nicht mehr Katharinenfeld geheißen, sondern Luxemburg. Wie sitzt sie? Nach Rosa Luxemburg. Und heute, da heißt es Bolnissee. Und da fliege ich noch, falls sie mich nicht wochenlang hindern täte. Wir hinderten aber. Darf ich mal Ihre Toilette aufsuchen? Und während Holtorf ein dringendes Örtchen aufsuchte, plauderte Katharina einfach weiter. Über deutsch-georgische Beziehungen und ob man über ihn mildtätige Kreise anzapfen könne. Sie guckt jetzt, was ihr Ehrenamtlicher so lange auf dem Klo macht. Und ich mach ihnen zwischen die Haustür auf, damit sie hinausfinden. Auf dem schnellsten Weg. Und was war jetzt der Trick, Holthoff? Fingerabdrücke. Dafür hat sich mal ein Spezialkurs sehr gelohnt. Fingerabdrücke? Mhm. Und dafür ritt ich mir den Mund fusselig? Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich nicht mitgekommen. Na. Mir schlecht. Aus heiterem Himmel. Katharina. Oh. Bestimmt habe ich die Damengrippe. Oder Schlimmeres. Oh. Jetzt wird's schwierig. Oh. Achtung. Vorsicht. Ihr habt den dünnen kleinen Mann gesehen. Am Steuer. Was? Ja, von dem Auto da. Hauptsache, wir leben noch. Aufenanger rief an. Die Sache mit Georgien ginge ihm nicht mehr aus dem Kopf. Er brauche nur noch ein Sponsoring. Und ich müsse mit, weil ich doch meine Ahnen suche. Katharina könne auch mit. Die Reise diene dem diakonischen Gedanken. Claudia, ehrlich gesagt, eine Grippe ist das nicht. Ich habe einfach Angst. Ich will da nicht hin mit dem Flugzeug. Gott hätte dem Menschen Flügel gegeben, wenn er gewollt hätte. Na, du weißt schon. Und schau nicht so. Natürlich schäme ich mich. Aber Gott hat mich wohl nur fürs Bodenständige geschaffen. Katharina, trink deinen Tee, sonst wird er kalt. Ja. Und ich werde einfach Leonie überreden. Die hätten in Tiflis aber sicher ein Harmonium für dich gehabt. Oh. Du verstehst dich mit Leonie inzwischen doch recht gut. Ach. Die wirkt immer nur wie frisch aus der Kaiserswerther Diakonie. Und immer so vornehm, man könnte fast sagen, elegant. Ein schöner Land in dieser Zeit. Sie sind ja vergnügt, als kämen Sie von Ihrem Gesangsverein. Eine wunderbare Idee. Ihr Auftritt beim Salzmann. Holdorf, ich bin stolz auf Sie. Naja, man tut, was man kann. Tarnt sich als hilfsbereiter Mensch, dabei jagt man selbstverständlich einen Kriminellen. Sehr gut, wirklich, Holdorf. Danke, Chef. Es mag ja sein, dass Sie das ein bisschen skrupellos findet. Aber ich glaube Ihnen jetzt die Idee und fliege in Sachen Diakonie nach Georgien. Ist nicht Ihr Ernst? Eine andere Möglichkeit gibt's nicht. Dieser Salzmann ist schon weg, also muss man hinterher. So. Das LKA lässt uns nicht, also besucht man die arme Gemeinde in der Fremde und guckt, was nötig wäre. Ich habe mich erkundigt. Die Diakoniestation sagt, die Brüder und Schwestern erhalten zwar Hilfe aus Deutschland, aber alles bloß sporadisch. Und wir als Diakonie Ravensburg, wir haben kein Geld. Sie reden ja schon wie ein Christ. Wie es die Rolle verlangt. Wieso lässt uns das LKA eigentlich nicht? Also, man hat Salzmann in einem Mordfall in Stuttgart als Zeuge gehört. Aha. Ja, da war in Ludwigsburg ein abgehalfterter Politiker aus dem Kaukasus umgebracht wurde, gefoltert und erschlagen. Oh. Man sucht einen deutschen Geschäftsmann namens Binkwitz. Die Spur in dem Fall reicht vom Neckar bis zum Bodensee und halt bis zu uns. Und, Woldorf, wenn ich das LKA wäre, dann täte ich in Tiflis ermitteln. Und zwar gleich. Ja und? Haben Sie das jemandem gesagt? Ich brauche mein Hirn selber. Na, dann ist ja eins klar. Eben nicht. Wo kriegen wir einen Sponsor her? Fragen Sie Heimerdinger. Besser seine Frau. Sie hat geerbt. Und hat zu Hause die Hosen an. Und woher wissen Sie das alles also? Reich schmeckt er. Tja. Eine gute Katz muss nicht Männle machen zum Mausfangen. Ha, jetzt, wo die Kinder aus dem Haus sind, da überlege ich mir schon, wie machst du dich nützlich in der Gesellschaft? Aber wo fängt man an? Und jetzt kommt sie und man sagt sich, sie, das Gute liegt so nah. Sie werden es nicht bereuen, Frau Heimerdinger. Man hilft und spannend ist es auch. Wir werden uns mit eigenen Augen ein Bild von der armen Diakonie machen. Ja. Aber mitfliegen, das will ich noch schon auch, nicht wahr? Bei so einem Abenteuer. Das ist ja mal was anderes als immer die Karibik oder Malediven. Ja. Aber um die Organisation, da kümmern Sie sich drum, gell? Man tut, was man kann. Ich habe Ihnen diverses Archivmaterial kopiert, Schwester Claudia. Die Papiere nehmen Sie mit nach Tiflis. Das kann von großem Nutzen sein. Ich habe jetzt schon schlechtes Gewissen. Wegen Ihrer Tante. Das brauchen Sie nicht. Die Diakoniestation hat mir versprochen, dass dreimal die Woche jemand nach ihr sieht. Auf einmal stand Holdorf im Archiv. Er wolle mich abholen, er müsse mit mir reden. Er war zu Fuß und stieg mit auf meine Vespa. Er habe sich schon drauf gefreut, mit mir nach Tiflis zu fliegen, hinter dieser zwielichtigen Figur Salzmann her. Der sei übrigens ein Nachfahre des deutschen Architekten Albert Salzmann, von dem einige wichtige Gebäude in Tiflis stammen, zum Beispiel die Staatsgalerie. Er, Holdorf, hätte mir die Architektur gezeigt und ich ihm die arme Kirchengemeinde. Und dann wären wir zusammen ins Schwefelbad gegangen. Richtig romantisch. Tja, es hat nicht sollen sein. Und da sah ich den Mann zum dritten Mal. Den kleinen, dünnen. Er fuhr am Hinweisschild zur Autobahn vorbei. Ich sagte es Holdorf und er hantierte mit seinem Funkgerät, unterbrach aber und sah traurig aus. Aufnanger jagt den dicken Salzmann. Und ich bloß einen kleinen Dünn. Ich wollte endlich packen gehen. Holdorf sah mich an, als plane er gleich einen Kuss. Schwester Claudia, ich werde Sie vermissen. Holdorf, ja? Passet Sie gut auf sich auf. Oh. Wart Mutter, Mut. Georgien war einst das reiche Goldland Kolchis, von dem der Sagenkreis der Argonauten berichtet. Die raubten in Kolchis das goldene Vlies. Der Kern der Sagen ist, dass die Flüsse des Landes reichhaltig Gold führten. Leute von Kolchis wuschen mit Schaffellen das edle Metall heraus. Unermesslich reich wurde Kolchis. Ein Land, wo Milch und Honig fließt. Gelobet sei unser Herr Jesus Christ. Ja, ich führe Sie jetzt erstmal rum, wenn es recht ist. Ja, gerne. Der alte Elias Käsner war ein pfiffig wirkender, hagerer Mann. Bäuerisches Aussehen. Mir kam er vor wie ein Großvater aus alter Zeit. Ich bin noch vom ersten Bischof Selig als Gemeindeleiter eingesetzt worden. Eigentlich nur für eine kleine Gemeindegruppe. Aber weil der neue Bischof Stöckel, das ist dem Hund sein Nachfolger, auch leider verstorben ist, empfange halt ich den hohen Besuch aus dem Schwabeländle. Ja, und ich bin Ihr Maspinselo. Was bedeutet das bitte? Das heißt Hausherr oder Gastgeber. Mhm. Ach so. Ja, inzwischen hätten wir auch Gästezimmer. So, jetzt zeige ich Ihnen aber erstmal die Kirche. Wunderbar. Für das Gestühl in dieser Versöhnungskirche war Holz aus den Dörfern der Schwaben verwendet worden. Ja. Da gibt's ja richtige Orgeln. Also erstaunlich. Schade, dass Katharina nicht mit ist. Ach, du weißt doch, die Toccata ist vom schwäbischen Barockkomponisten Froberger. Und zwei schöne Glocke in Bau. Die alte evangelische Kirche hat deutsche Kriegsgefangene 1946 abreißen müssen. Schade. Für den Bau unserer neuen Versöhnungskirche hat der damalige Präsident von Georgien, der Shevardnadze, den deutschen Friedhof im Zentrum von Tiflis zur Verfügung gestellt, wo Gräber von einstigen deutschen Kolonisten angelegt waren. Alte Frauen kamen auf uns zu und begrüßten uns wie entfernte Verwandte, auf die man neugierig gewartet hat. Sie waren gebrechlich, strahlten aber eine ungeahnte Zähigkeit aus. Kessner berichtete, dass eine Ärztin viermal wöchentlich eine kostenlose Sprechstunde halte. Zwei Suppenküchen für Bedürftige gab es. Hier konnten wir uns nützlich machen. Aufenanger verdrückte sich. Gerade jetzt hätte man braucht. Weil zu denen, die nicht mehr in Suppenküche kommen können, zu denen fährt man ein trockenes Essen aus. Jetzt täten wir uns aber erst mal gern einrichten. Oh, das wäre wunderbar. Hier riecht's noch Koriander, ne? Wo waren Sie denn Aufenanger den ganzen Tag? Im Schwefelbad, sieh, das ist was ganz Berühmtes. Gibt seit dem frühen Mittelalter, davor hat Tbilisi, so heißt Tiflis, der Name. Tbilisi heißt warm. Im Schwefelbad? Den ganzen Tag? Und mir auch grad, bis wir Schwiel an den Händen haben? Ich war beim Dynamo Tiflis, verstehen Sie? Georgisch Dynamo mit I statt Y. Tbilisi. Zum Fußball? Ja, und bei Lokomotive Tbilisi und bei Merani 91 Tbilisi und bei Spartak Tbilisi. Dieser Salzmann scheint ja ein omnipotenter Geschäftsmann zu sein. Vermittelt Spieler nach Europa, sponsert die Jugendarbeit und zwar mit Geld von seinen Geschäften in der Ölbranche. Ein Parteifunktionär ist auch noch. Und wie kommen Sie da vom Öl zum Schwefel? Jetzt gehen Sie halt selber mal nach. Der Salzmann, der ist... Wenn er in Tbilisi ist, dann ist er morgen um 10:30 im Schwefelbad. Und ich weiß auch, in welchem. Aufenanger, Sie sind hier bloß Gast, nicht Kommissar. Ja, wem sagen Sie das? Am Abend gab es einen kleinen Empfang mit einem Kirchenvertreter. Bürger, wir könntet anfangen. Meine lieben Gäste, die deutsch-georgische Zusammenarbeit ist segensreich für das Land. Im Energiebereich und beim Aufbau einer Marktwirtschaft ebenso wie bei der Förderung der Zivilgesellschaft. Mich interessiert jetzt weniger das große Ganze, Herr Böger. Erstmal die Lage der Hanne, wo wir jetzt sind. Da Sie aus Schwaben kommen, sage ich es ehrlich, wir brauchen materielle Hilfe. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Wir sind ja da zum gucken, ob wir helfen können. Und Claudias Ahnenforschung nicht zu vergessen. Oh ja. Genau. Böger erbat sich meine Dokumente, er werde sich kümmern. Er schloss seine Rede abrupt mit der Bitte, der georgischen Diakonie zu helfen. Unterstützen Sie uns in dem Bemühen, Bischof Hummels Werk fortzusetzen. Er hat den letzten Deutschen in Georgien eine geistliche, ja geistige Heimat gegeben. Und sogar junge Menschen zieht es in unsere kleine Kirche. Der Hummel, der hat aber auch gesagt, wir werdet nur überleben, wenn wir eine georgische Kirche werden. Und wer zahlt's? Ich konnte nicht einschlafen, ging ans Fenster und sah im Hof Leonie mit dem alten Kessner am Brunnen sitzen. In einer Vertrautheit, die mich fast eifersüchtig machte. Ich habe ein Büchlein mitgebracht, Herr Kessner, das ich Ihnen gern schenken täte. Das Matthäusevangelium auf Schwäbisch. Das ist aber wirklich nett von Ihnen, Schwester Leonie. Aber das schwätzert man auch so, gell? Glückselig sind dir, wo nichts zu lachen händ auf der Welt. die kriegt einen starken Trost. Übrigens, Georgien ist schon länger christlich wie Rom. Bloß, dass ihr es wisst. Anfang des 4. Jahrhunderts, König Merian. Wir haben fleißig gesurft, Herr Kessner. Ich erzähle es auch bloß, weil da euch spannend ist, was ihr interessieren müsst. Eine Frau hat da missioniert. Aha. Die hat Nino geheißen und die hat die Königin gesund betet. Die Missionarin, gell, sie eine Frau, dazu mal. Aber was von schwäbischen Christen übrig bleibt, das sind außer mir auch lauter Frauen. Alte, gichtige Weiblein, nicht wahr? Gutes Nächte, Schwester Leonie. Gute Nacht, Herr Kessner. Halt! Jetzt muss ich doch einmal in das Büchle gucken. Wann aber ein Blender in Blende führen will, nur hageln beide ins Loch. Gute Nacht. Ingrid, Sie können nicht hier in der Hauptstadt bleiben. Das ist riskant. Wieso denn? Ich fühle mich hier sicher. Mir gefällt es nicht. Besser raus aufs Land. Mein Landhaus steht zurzeit völlig leer. Da findet sie keiner. Außer mir natürlich. Ich kümmere mich. So hatten wir nicht gewettet, Salzmann. Und da wäre ich ja von allem abgeschnitten. Ich mein's nur gut mit Ihnen. Das heiße Wasser kommt aus dem Berg Tabori. Hier haben sich schon vor 5000 Jahren Leute angesiedelt. Aha. Und der König Gorgasali soll Tiflis wegen dieser Quelle gegründet haben. 458 nach Christus. Aber in der Sowjetzeit sind sie alle verlottert. Dutzende hat's gegeben. Am Schluss bloß nur eins. Jetzt gibt's scheint eine Renaissance. Halt! Das ist der Mann. Der große, stattliche Typ am Bäcker. Salzmann, der die Cognac-Flaschen neben sich hat. Naja, Trunkel wird hier viel. Sie, den kenne ich aber nicht. Und den daneben auch nicht. Der Bleidaufnanger. Der jetzt Gott. Den habe ich heute noch nie gesehen. Hinterher? Oder beim Salzmann bleiben? Ja. Das ist wohl das klassische Dilemma von den Müttern, hä? Habe ich recht? Ja. Ich ernenne Sie hiermit zum Hilfs-Sheriff Elias Kessner. Nur bleiben Sie da und ich beschatte den anderen. Ja. Da keine 100 Meter entfernt in der Lesse-Litze-Straße eine von zwei erhaltenen Synagogen steht, kann man in nur 150 Metern Umkreis die Gotteshäuser von vier Religionsgemeinschaften besichtigen. Aber ja, die Männer lassen aber lange auf sich warten. Sie zeugen von dem jahrhundertelangen friedlichen Zusammenleben der großen Religionen in dieser Stadt. Man kommt sich vor wie bestellt und nicht abgeholt. Hier hat's niemals Pogrome gegeben. Wir Frauen wollten lieber in die Stadt und nicht im Schwefelbad herumhocken. Wir waren südlich des Mukhtwari gelandet, der durch Tiflis fließt. Auffällig schön waren die Balkone mit Säulen an manchen Altstadtgebäuden. Auch bei den Badehäusern und gegenüber dem Fluss um die Metechi-Kirche. Mit Kessner hatten wir eins der neuen Cafés als Treffpunkt ausgemacht. Jetzt hätte ich Holtorf mehr über die Architektur erzählen können, als er mir über die großen Gebäude an einem der Prospekt genannten Boulevards, die Salzmanns Vorfahr Albert gebaut hatte. Komisch, dass ich jetzt an Holtorf denken musste. Ja, warum sind Sie denn jetzt so rot im Gesicht, Schwester Claudia? Da kommt Kessner, ohne Aufnanger. Der Elias Kessner verfolgte einen Fremden so ungeschickt, dass der andere sich zweimal nach ihm umdrehte. Wir winkten Kessner zu uns und überredeten ihn, dass lieber wir das übernehmen. Leonie und ich. Der Aufnahmer, der braucht nur eine Weile. Bei uns heißt es, dem kostet unterwegs Schuhe ausziehen. Was? Im Bad? Leonie, Claudia, der Mann da vorne ist er. Da, Vorsicht, nicht, dass er uns sieht. auch. Pass doch auf. Wir verfolgten den Fremden bis hinein in ein Gewirr von Gassen mit Kopfsteinpflaster. Zwischen den Häusern gab es immer wieder kleine Höfe. In einem blieb der Fremde stehen. Oh Gott, oh Gott. Er hat geschossen. Wo ist er denn jetzt hin? Warte. Dem müssen wir helfen. Er brach zusammen. Wir liefen hin, um ihm zu helfen. Leute kamen aus einem Haus, scheuchten uns weg, drohend, schleppten den Fremden in den Hausflur. Gut. Nix wie weg hier, oder? Wo kommen denn jetzt die ganzen Leute her? Was wollen die von uns? Claudia, los! Leonie! Wir haben den kleinen Mann wieder gesehen, den kleinen Dünnen, ja. Im Auto. Ja. Das war einer, der geschossen hat. Das wird jetzt zu einer Obsession von dir. Warum? Komm, erst schickst du den Holthoff hinter einer Chimäre in Ravensburg her. Und jetzt willst du wohl noch den Aufnanger auf dünne kleine Männer ansetzen. Leonie, ich hab den wirklich gesehen. Ach. In echt. Nun danken alle Gott mit Herzen, Mund und Herz. Aufenanger war auch zurück, machte um die Küche aber einen weiten Bogen. Und ich vergaß ihn eine Weile. Es gab so viel zu tun und es war ja auch gemütlich. Singen, Gespräche, Erwartung der Abendandacht. Schwester Claudia, ihr habt heute mit der Liste angefangen, an was es hier so alles fehlt. Außer Geld, meine ich. Unzählig viel zu Hören Sie mich, Chef? Schreien Sie doch nicht so, Holthoff. Ich bin doch nicht auf dem Mond. Tja, aber vielleicht hinterm Mond, Chef. Also, der Mann, der kleine dünne Mann, der heißt Zinsatze. Und der muss längst auch in Georgien sein. Der ist am Mittag abgeflogen. Ja, aus Köln, sagt das LKA. Aha. Ja. So. Da sind Sie mal wieder zu spät gekommen, hä? Tja, ein wenig Arbeit überlasse ich Ihnen gern. Oder was machen Sie, Chef? Also, das habe ich gern, du, so ein Gescheitle. Und ich schwitze mir das Geschäft aus den Rippen aus. Bitte, was? Ach, was, Mensch! Leg mich doch am Arsch jetzt! Mensch, das darf doch nicht wahr sein. Sie können ja richtig zornig werden, Herr Kommissar. Schwester Leonie. Dass Sie sich für die Diakonie interessieren, Herr Aufenanger, das glaubt Ihnen sowieso bald keiner mehr. Ach, ja, ja. Wir berichteten Aufenanger, was wir erlebt hatten. Er hörte einfach zu. Still und stumm. Ja und? Was meinen Sie? Das passt alles irgendwie nicht zusammen. Warte mal, ich muss noch mal anrufen. Nein. Ja, ja. Holthoff, ich habe noch eine Frage. Ja, nicht eine Antwort, Chef. Ich habe dem LKA die Fingerabdrücke aus Salzmanns Villa übergeben. Dieser Zinsatze, dieser kleine dünne Mann, der mich fast überfahren hätte, der war in Salzmanns Wohnung. Und zwar oft so viele Abdrücke, wie der hinterlassen hat. Was dealet sie schon mit dem LKA, Holthoff? Dealen würde ich beim LKA nicht sagen. Tschüss. Kirchenmann Böger hatte einen Hinweis auf die Familie Kerner gefunden. Genoss das aber so penetrant, dass er mir erst mal einen langen Vortrag über georgische Geschichte halten wollte. Also, ich will's ganz kurz machen. Ja, das zaristisch okkupierte Georgien wurde 1918 unabhängig, aber schon 1921 von der Roten Armee besetzt und zur Gruzinischen Sowjetrepublik ausgerufen. Ja, und wissen Sie, Schwester Claudia, unter Stalin leider auch ein Georgier. Ich konnte ihn nur mühsam bremsen, als er über die Vertreibung der deutschen Siedler referierte. Endlich erfuhr ich, dass er zwei Frauen über die Familie Kerner befragt hatte. Namen hat es gegeben in Katharinenfeld. Ja, das habe ich in Ravensburg auch schon gewusst. In ihren Dokumenten taucht der Name Goch auf, der eine Kerner geheiratet hat. Und Goch, das gibt es heute noch. Und wo suche ich da? Ja, wir haben einen Goch in der Gemeinde. Der Bürger ladet uns alle heute in eine Veranstaltung der Jugend ein. Das wäre doch mal eine Abwechslung für euch gegenüber der Ravensburger Seniorenarbeit. Ja, schon. Die älteren Frauen finden es auch wichtig, dass die Gemeinde Jugendarbeit macht, weil darin die Zukunft der Kirche liegt. Jugendarbeit, das ist eine gute Idee. Danke für den Hinweis. Wie meinen Sie denn das? Gute Zeit. Der alte Fuchs heckte offensichtlich wieder was aus. Sagen Sie mal, Leonie. Was Elvira Heimerdinger aber nicht verstand. Und drum verwickelte sie Leonie in ein Gespräch über Diakonissen und das Mutterhaus in Kaiserswerth bei Düsseldorf. Aufgewachsen bin ich in Berlin, aber eigentlich bin ich Rheinländerin, wie meine Mutter. Die ist aus Düsseldorf. Mein Vater ist echter Westfale. So, so, Düsseldorf. Wo die berühmte Prachtstraße ist, die Kö. Kennen Sie den Song von Randy Newman über Düsseldorf? In Germany before the war, there was a man who owned a store. In 1934 in Düsseldorf. Nein, ich kenn bloß... Ach, wärst du doch in Düsseldorf geblieben, schöner Playboy, ich weiß nicht. He crossed the park down to the right, and he'd sit there by the shore. Sie sind ja ein außergewöhnlicher Mann, Herr Aufenanger. Was? Eine Diakonisse stammt vielleicht aus Bolnisi, bei Ihnen Katharinenfeld. Ja, ja, damals, Herr Wardelli. Früher, einst, wissen Sie? Und deshalb planen Sie einen Jugendaustausch? Mit Fußball? Jetzt muss ich Sie mal was fragen, woher kennen Sie eigentlich so gut Deutsch, Herr Wardelli? No, Deutsch war eine wichtige Fremdsprache in Georgien. Jetzt lernen natürlich alle Englisch. Ja. Ich habe Deutsch... nicht geerbt. Ich habe das in Moskau studiert damals. Sie wissen schon, einst. Also, ich habe in Deutschland schon Kontakt zu einem Players Agent namens Salzmann gesucht. Ja. Das hat aber nicht so recht geklappt. Und da ich gerade mit einer Delegation der Diakonie hier bin... Mit Salzmann arbeiten wir nicht mehr zusammen. Hoppla. In unserem Verband hat sich einiges geändert. Ich verrate Ihnen sicher kein Geheimnis. Es ging ja durch die Presse. Unser neuer Verbandspräsident Nodar Achalkazi räumt in manchem gehörig auf. Was ist denn mit dem Salzmann? Ich kenne ihn ja eigentlich gar nicht. Die Frau ist ihm durchgebrannt, eine Deutsche. Die Ehe ist kinderlos, doch es gibt einen Adoptivsohn. Das war ihre Idee, nicht seine. Inzwischen hat der Junior reichlich Ärger mit der Miliz, Polizei. Adoptivsohn? Spielt der Junior auch Fußball? In Georgien jedenfalls nicht. Dass so viele junge Leute in die Kirche kommen. Die Gemeinde hatte zu einem Jugendkonzert eingeladen. Eigentlich wollen viele weg. Die Jungen meine ich, ich nicht. Aber es muss doch aufwärts gehen. Bei denen riesige Gelder, die nach Georgien kommen. Und jetzt auch noch die Ölpipeline. Mensch, das ist doch ein Anfang. In Tbilisi geht es einigen Leuten schon recht gut. Ein paar sind auch stinkreich geworden. Aber viele bleiben arm. Und was meinen Sie jetzt, wenn man verwandt wäre, Herr Koch? Ich heiße Otar, bitte. Koch und Kerner? Das wäre schon möglich, über 100 Ecken, wer weiß. Trotzdem, ich bleibe, verehrte reiche Tante. So reich sind Diakonisse ja nicht. Für mich schon. Wollen Sie mich mal spielen sehen? Am Samstag sind wir beim FC Sioni Bonisi. Wir sind zwar nur die Jugend, aber das Spiel ist im Termur Stepania Stadion. Katharinenfeld? Das sind harte Typen. Die erste Mannschaft hat vorletztes Jahr das Endspiel um die Meisterschaft gegen Vitgiorgia verloren und da gab es solche Prügeleien, dass die FIFA den Verein und gleich den ganzen Verband bestraft hat. Also, ich weiß nicht, ob mir da hinkommt. Nach zur Ahnenforschung. Wenn schon nicht wegen mir. Will sie nicht tanzen, Schwester Claudia? Nein. Komm, Claudia, tanz doch. Ja, nachher vielleicht. Hör auf, Nanger. Der junge Otar Koch, der kennt kennt den Herrn Salzmann. Spielt der Fußball? Ah ja, Jugend. Aha. Er sagt, der Salzmann, der hätte ihm aufversprochen, dass er in der Wäsche kommt. Sei nur aber nicht mehr auftaucht. Ja? Der Koch meint, der Salzmann hätte Spielerpässe gefälscht. Und damit hat er, der Koch, sowieso nichts am Hut gehabt. Ja. Wieso gibt der Salzmann sich mit so einem kleinen Klump ab? Frage ich mich. Ja, keine Ahnung. Bei dem seine Geschäftler geht es eigentlich immer um viel Geld, sagt der Wadeli, der Verbandsfunktionär. Aha. In Batumi hat der Salzmann in die Erneuerung des Wasser- und Abwassersystems investiert. Und Abwässer, die sind ja Sachen, die mit Fußball nicht gerade verwandt sind. Ja, aber wenn die Spieler duschen, dann muss das Wasser ja auch irgendwo noch, oder? Haben Sie auch so schlecht geschlafen, Leonie? Im Gegenteil. Ich bin frisch und munter und könnte Bäume ausreißen. Wie soll das nun werden mit unserer diakonischen Hilfe? Also, Suppenküche sind wirklich bloß die erste Notlösung. Aber mir Schwabe sagt gern, mit einem Löffel voll Honig fängt man mehr Mucke wie mit einem Fass voll Essig. Und was heißt das praktisch? Mir sagt auch, es ist schließlich nur kein ganz im Wasser versoffen. Aber wenn alles vertrocknet, haben wir müssen halt gucken, dass von dem, was geholfen wird, nichts daneben geht. Also sonst wo versickert. Gut. Also wässern für die Gans. Ja. Ich dachte ja, der Aufenlanger hätte auch Ideen. Inzwischen bin ich schon ein wenig enttäuscht. Haben die Schwaben dafür auch ein Gleichnis? Schon, aber das ist noch nichts für Diakonisse, Ohre Leonie. Einmal. Ausnahmsweise bitte, Frau Heimerdinger. Wie drücke ich das jetzt aus? Es hat was mit Hund zu tun. Der will... Der will solche wie ein großer Hund. Bloß bringt er den Fuß nicht so weit auf. Das sind jetzt Sie gesagt. Kaum hatte Kommissar Aufnanger seine höfliche Bitte begonnen, ob ich ihn ins Schwefelbad begleiten täte, da habe ich schon gewusst, jetzt beginnt der dienstliche Teil. In seinem Sinne, nicht im diakonischen. Aufenangers Gesprächspartner war natürlich Salzmann, der sich ebenso wie Aufenanger Begleitung mitgenommen hatte. Hier bin ich, Boss. Darf ich vorstellen, Herr Zinsatze, der ein wenig Deutsch versteht? Ordnung. Guten Tag. Ich hatte richtig Angst. Der dünne kleine Mann drückte sich mir gegenüber auf der Holzbank in die Ecke. Den Hauptteil der Bänke nahmen die voluminösen Herren Salzmann und Aufenanger ein. Meine diakonische Begleiterin, Schwester Claudia. Hm. Lieber Herr Diakon, oder was Sie darstellen wollen, es war nicht schwer herauszufinden, dass Sie ein deutscher Bulle sind. Auch nicht schwerer war es rauszukriegen, dass Sie Dreck am Stecken haben. Aber die Morde im Schwabenland, verehrter Storr, hat nicht ich begangen. Aufenanger sah sofort den dünnen kleinen Zinsatze an. Und Salzmann scheuchte Zinsatze weg, eine neue Flasche Champagner herbeizuschaffen. Zinsatze! Vom Echten, setzte er hinzu. Alles klar, Boss. Aber vom Echten, ja. Was irgendein Geheimcode sein musste, denn Zinsatze stand auf und ging und kam nicht wieder. Verehrter, was für ein Geschäft soll denn jetzt zwischen uns laufen? Nur eins. Wer war's? Ich verstehe Sie nicht. Und hätte überhaupt gern gewusst, was Sie anbieten können. Wer hat im Wald von Weigarter geschossen? Hä? Ihr Champagnerboy? Das ist der Benkwitz gewesen. Aha. Derselbe Benkwitz, der in Stuttgart den Mord begangen hat. Und jetzt bitte ich mich zu entschuldigen, ein weiteres Gespräch gibt es. Moment, Moment, Le Salzmann. Wo ist der Benkwitz? Ihrer Meinung nach? Untergetaucht. Keine Ahnung. Was meine ich, Schwester Claudia? Hat es jetzt etwas genützt? Hä? Die haben ihn jedenfalls zum Schweizer gebracht. Sicher wird er jetzt einen Fehler machen. Ja, wahrscheinlich. Wir kamen einer Kreuzung der Flure näher. Und ich sah plötzlich den dünnen kleinen Mann hinter einer Ecke verschwinden. Aufenanger ging neben mir. Da sah ich Zinsatzes Pistole, die auf Aufenanger gerichtet war. Ah! Ich hatte den Angreifer außer Gefecht gesetzt. Zinsatze lag am Boden. Salzmann drückte sich an die Wand und Aufenanger rollte sich in den Nebenflur. Schüsse trafen Salzmann. Einer war ein Kopfschuss, ganz nah. Noch einer an Zinsatzes Schläfe. Eigenartig, wie die so frei über dem Felsgestein schwebt. Am Fluss. Wie heißt denn der? Das ist der Mtkvari, hat der Kessner gesagt. Aha. Der fließt bis nach Aserbaidschan. Und da heißt der Kura. Die Kura. Und fließt ins Kaspische Meer. Ja, fahren wir jetzt heim. Gehen wir zur Polizei. Warum? Ach, danke schön übrigens. Das hat mich jetzt schon arg aufgeregt. Zwei Tote. Ich gang beten. Ja. Und Sie auf den Anger. Bitte telefonieren Sie mit dem Holtdorf. Der macht mich zur Sau. Das ist mir wie Spitzgras, Mensch. Holtdorf würde sich hinter das LKA klemmen. Die würden Kontakt mit Tiflis aufnehmen. Man will den Ermittlern die Zeugen ja nicht vorenthalten. Erst recht nicht den diakonischen Grund ihrer Anwesenheit in der Stadt. Wenn man wenigstens was Arbeiter kennt, ein Deal. Benkwitz, wir wissen doch jetzt, wo er wohnt. Ich kann doch nicht danach und den verhaften. Nein, Sie können da nicht, ne? Polizei? Diakonie, wir sind evangelische Schwestern. Benkwitz, zu dem uns zwei Frauen führten, war in einem erbärmlichen Zustand. Dann haben Sie sowas wie ärztliche Schweigepflicht. Herr Benkwitz, Sie müssen dringend in ein Krankenhaus. Salzmann macht mich platt, egal wo. Wir baten ihn, still zu sein. Aber er schwätzte weiter über Salzmann. Der sei der Mörder gewesen in Deutschland. Er selber habe nur unter Druck mitgemacht. Es ist Jahre her, dass die Pipeline gebaut worden ist wegen des Öls von Aserbaidschan quer durch Georgien in die Türkei. Da sind Gelder verteilt worden, immense Gelder. Salzmann hatte da seine Verbindungen. Ein Ex-Minister hat sich nach Deutschland abgesetzt mit einer Riesensumme. Und das Geld holten wir uns. Sie sollten nicht so viel reden. Ist Ihnen jemand gefolgt? Draußen steht bestimmt jemand. Sie haben mich in die Falle gelockt. Halten Sie doch still, bitte. Er wollte aus dem Bett steigen. Wir riefen die Frauen und konnten ihn verständlich machen. Sie möchten einen Krankenwagen rufen. Ich beruhigte Benkwitz. Er müsse keine Angst mehr vor Salzmann haben. Salzmann sei tot. Benkwitz legte sich ganz langsam wieder hin. Raus aus der Stadt. Das wäre nicht recht gewesen, wenn man Katharinenfeld, also Polni, sie nicht gesehen hättet, gell, Schwester Claudia? Wegen der Verwandtschaft. Sonst grübli nur Tag und Nacht. Eigentlich sind jetzt zwei tot und der dritte, den holt die Polizei im Krankenhaus ab. Und genau genommen geht mich bloß der Mord im Weigartner Wald was so, an dem Juri Dorfmeier. Und mich ging der junge Otar Goch was an. Wegen der eventuellen Verwandtschaft. Aufenanger war mit dem Ausflug vor allem deswegen einverstanden gewesen, weil ich ihn mit dem Fußballspieler bekannt machen wollte. Vielleicht ergab sich eine neue Spur. Eigentlich, lieber Aufnänger, sind wir wegen der Diakonie da. Genau. Wir haben doch schon Licht und Vorschläge. Noch und nöcher, ganz Oberschwabe wird spenden. Prediger 3, Vers 1. Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Amen. Otar Goch brachte mir zur Begrüßung etwas zu trinken, bevor er im Clubhaus verschwand. Es sei die berühmte Lachice-Brause, eine Erfindung des Apothekers Mitropane Lachice um 1900, die es heute trotz Cola immer noch gäbe. Das Spiel fand wirklich im Timur Stepania Stadion statt. Es waren aber nicht viele Zuschauer da. Otar Goch sah beim Kicken sehr attraktiv aus. Aber das erste Tor, das schoss ein anderer. Juri Dorfmeier! Dorfmeier? Dorfmeier? Heide, nein. Wer war noch der falsche Dorfmeier? Das war sein Double. Lache Sie nicht, gell? Ich rufe sofort der Holdorf an. Die aus Bolnissi gewannen am Ende. Aber das kriegt der Aufenanger gar nicht mehr mit. Wie schön das Land war. Fern, Berge. Blau und rosa im Abendlicht. Ich bildete mir ein, den Ararat zu sehen, obwohl das unmöglich war. Den Berg Ararat mit der Arche Noah. Was sagen Sie das nochmal? Der Tote aus dem Weingartner Wald hatte gefälschte Papiere. Die von einem Juri Dorfmeier. Salzmann hat ihn damit ausgestattet. Zur Täuschung. In Wirklichkeit war das Salzmanns missratener Adoptivsohn. Tja, wären Sie hier geblieben, wüssten Sie mehr Bescheid, Chef. Saudams Schwätz. Wieso hatten der den über der Jordan geschickt? Ja, die Salzmanns, Senior und Junior, waren die Mörder in Stuttgart. Und der Junior, der Adoptivsohn, hat den Alten deshalb erpresst. Er hatte Spielschulden in Tiflis. Er hat Salzmann Senior mit einem Messer bedroht, dessen Wächter gingen dazwischen. Der Junior flüchtete, naja, und den Rest kennen Sie ja. Das LKA weiß das alles erst jetzt, wo beide tot sind. Ja. Holdorf. Ja? Also, jedenfalls, saubere Arbeit. Ja? Sauber. Moment mal. Chef? Wir sind nicht verwandt, Claudia. Also, küss mich. Oh. Ja. Jetzt bist du total im Abseits. Grüß dich, Claudia. Mein lieber Schulli. Der Holdorf will scheinst nur was von Ihnen. Aha. Ja, Holdorf. Ich war mit dem Chef noch gar nicht richtig fertig. Sagen Sie ihm, es ist dringend. Ach, Holdorf. Ich habe hier einen neuen Mordfall. Bitte, Schwester Claudia. Passen Sie auf, dass man Sie nicht mit Schnaps zuschüttet, ja? Ich hörte ihm zu, aber... Schwester. Er war mit einem Male sehr weit weg. Ich wär's gern bei Ihnen. Hinter all den dunklen Wäldern und der Arche Noah. Es gab hier keinen neuen Mord. Es gab nur sehr viel Lachen im Haus und in den Gärten. Gaumarchus. Gaumarchus, wo bleibt er denn? Das ist vielleicht ein Gastmahl. Der Gast ist wie ein Gott. Wir haben Handschampen. Das sind Käsefladen. Und Tomatensalat mit frischem Koriander. Also das ist den wo es bei uns bloß im alten Plastikdesel gibt. Und geräucherter Stör. Und Bachforelle mit Mantel. Sauer Eiklingsgemüse. Und Spanferkel. Und gleich geht's weiter mit Lammragout. Und Elevate Trinksprüch mit armenischem Cognac. Der ist vielleicht gut. Und noch Gaumarchus. Dorfmeiers Double von Joy Markert. So viel Trinksprüch, wie es leid. Es sprachen Claudia Sigrid Burkholder, Leonie Agnes Julia Mann, Katharina Donata Höffer, Aufenanger Peter Schor, Holddorf Marius Marx, Salzmann Ingo Hülsmann sowie Michael Rotschopf, Uwe Müller, Hans Diehl, Helmut Rühl, Patrick Hebt, Fabian Hinrichs, Stefan Kaminski und Rotraud Rieger. Originaltonaufnahmen aus Georgien, Bertram von Boxberg. Technische Realisation Jean Schimschak. Regieassistenz Philipp Rühl. Regie Alexander Schumacher. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2007.